30 ist es und wir kommen zu unserer Lesezeit heute mit einer Kurzgeschichte von Hans Fallada. Hans Fallada war ja einer der populärsten Romanautoren der Weimarer Republik. Romane wie Bauern, Bonzen und Bomben oder Kleiner Mann, was nun? Oder Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. Das sind seine bekanntesten Werke und die setzen sich illusionslos mit der Gesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg auseinander und nehmen die Perspektive eben des kleinen Mannes ein, der ums Überleben kämpft. Neben diesen Erfolgsromanen hat Fallada aber auch, und zwar besonders während der Nazi-Herrschaft, Kurzgeschichten, Märchen, Kinderbücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher haben wir die Geschichte von Shishi und Lumpi gefunden. Und wir finden, die passt ganz gut zum Beginn des neuen Schuljahres. Am Montag geht's ja in Hessen wieder los. Also Shishi, die Heldin dieser Erzählung, die ist auch gerade erst in die Schule gekommen und sie hat ein dickes Problem. Wohin mit ihrem geliebten Hund Lumpi, wenn sie eben vormittags in der Schule sitzt und die Eltern beide arbeiten? Ha! Es liest Matthias Ponier. Solange Gigi zurückdenken kann, wohnen sie in der Siedlung Eigene Scholle. Mutti und Papi und Gigi dazu haben dort eine Parzelle. 1000 Quadratmeter groß, eine Laube und seit letztem Herbst Anschluss an die Wasserleitung. Dass sie das mit der Wasserleitung im eigenen Garten geschafft haben, daran ist Mutti schuld. Sie hilft Papi beim Verdienen, Aufwartung, Flicken und Stopfen, Neubauten sauber machen, Briketts in die Keller packen. Alles, was ihr zukommt. Mutti sagt nie nein. Seit Gigi 5 Jahre alt ist, geht das so mit der Arbeit und seitdem auch besorgt sie das Haus. Mutti kocht morgens das Essen an, Gigi macht es fertig. Gigi wäscht ab, Gigi jätet Unkraut, Gigi putzt Papis Schuhe. Ihr sehnlichster Wunsch ist, dass sie erst so groß ist, an die Nähmaschine zu reichen. Dann könnte sie Mutti richtig helfen. Jeden Sonntag muss Papi Gigi messen. Es geht sehr langsam mit dem Wachsen. Aber es geht doch vorwärts. Jetzt ist Gigi 6 Jahre alt und seit Ostern in der Schule. Gisela Kössling, sagt sie. Parzelle 375, sagt sie. Packer, sagt sie. 21. Januar 1926 in Neukölln, sagt sie. Es ist herrlich in der Schule. Den ganzen Winter hat sie einsam auf der Parzelle gehaust. Das nächste bewohnte Grundstück ist 381. Dort wohnt Herr Krubschat. Aber Herr Krubschat ist alt und dumm, findet Gisela. Er war den ganzen Winter keine Unterhaltung für sie. Jetzt hat sie Unterhaltung durch die Schule. Aber sie hat auch Sorgen. Allein auf Parzelle 375 bleibt Lumpi zurück, ihr Hundchen, ihr Freund. Sie kann ja den Lumpi so lange nicht freilassen. Lumpi ist unverständlich, immer macht er im Garten Schaden. Sie muss ihn in der Laube einsperren. Schwer ist für Lumpi, was für Gigi schön ist, der Vormittag. Eines Tages kommt Gigi von der Schule nach Hause. Schon von Weitem hört sie Lumpi in der Laube weinen. So weinte er schon, als Gigi heute früh fortging. Gigi begegnet Herrn Krubschat. »Hörst du das?« sagt Herr Krubschat böse zu Gigi. »Das ist eine Gemeinheit.« Herr Krubschat ist ein alter Mann mit einem gelblich-weißen Bart. Von seinem ganzen Rentnervermögen ist ihm nur die Parzelle 381 und eine Sozialrente geblieben. Gigi verachtet Herrn Krubschat. Sie findet ihn dumm, weil er nicht einmal seinen Garten bestellt, sondern ihn wüst liegen lässt. Aber Herr Krubschat hat dafür keine Zeit. Er muss ausrechnen, von wann an die Inflation böswillig verschuldet ist und bis wann sie gewissermaßen ein Naturereignis war. Wenn Herr Krubschat das ausgerechnet hat, wird er Herrn Reichsbankdirektor Schacht verklagen. Herr Krubschat rechnet schon manches Jahr. Es ist sehr schwierig. Er wird noch lange rechnen müssen. Aber dann gewinnt er den Prozess und alle verarmten Leute werden wieder reich. Muss man so angestrengt rechnen, kann ein durch 3 Stunden kläffender, weinender Hund sehr stören. Darum fragt der Gigi so böse, ob sie den Hund nicht auch bellen hört. »Lumpi ist nicht gerne allein, Herr Krubschat«, sagt Gigi. »Und ich soll das anhören?«, sagt Herr Krubschat böse. »Wenn ich deine Töle erwische, schlag ich ihr einen über den Dez, dass du es nur weißt.« Gigi steht da und sieht Herrn Krubschat nach. »Dass manche Menschen böse sind, weiß ich schon sehr lange«, weiß sie schon, seitdem ein Stromer ihr die Hand aufgebrochen und ihr die Mark Einholgeld fortgenommen hat. Also, Herr Krupschott ist nicht nur dumm, er ist auch böse. Gigi denkt den ganzen Tag und Abend nach. Mutti fragt, was los ist, aber sie sagt Mutti nichts, beileibe nichts. Mutti hat schon so genug Sorgen. Solange Lumpi in der Laube ist, entscheidet schließlich Gigi, ist er sicher. Das weiß sie bestimmt, dass keiner eine fremde Laube aufbrechen darf. Jeden Morgen schließt sie Lumpi sehr gut ein und wenn sie Herrn Krupschott sieht, läuft sie weg. Aber eines Morgens ist ihr Lumpi ausgebimst, tobt im Garten, lässt sich mit nichts in die Laube locken. Gigi muss in die Schule. Sie hat einen Begriff von Pünktlichkeit. Wenn Papi mit dem 7:30 Zug kommt, muss das Essen fertig sein. Daher weiß sie von Pünktlichkeit. Gigi geht zur Schule. Sie denkt ununterbrochen nach. Um sie herum tanzt Lumpi, Freudentänze. Was ihr Sorge macht, bereitet ihm große Freude. Nirgendwo kann sie Lumpi abgeben oder einsperren, er könnte ausreißen. Und dann haut ihm Herr Krupschott einen über den Dez. Gigi nimmt Lumpi mit in die Schule. Es bleibt nichts, sie nimmt ihn mit ins Klassenzimmer. Oh, welch ein Hallo unter den Kindern. Herr Wendel ist noch nicht da, alle Kinder tanzen um Gigi und Lumpi. Lumpi ist ganz verschüchtert und will auf Gigis Arm. So kann ihn Gigi schnell, als Herr Wendel kommt, unter die Bank stecken, neben ihren kleinen Schulranzen. Immer, wenn Herr Wendel mal wegsieht, legt sie eine Hand auf seinen Kopf. Und Lumpi scheint sich ausgetanzt zu haben. Oder er hat Furcht, er liegt mäuschenstill. Nur einmal macht er einen Schnapper nach einer Fliege. Und Herr Wendel fragt sehr laut, wie? Die Klasse lacht. Und Herr Wendel versteht heute seine Klasse nicht. Sie ist des Teufels. Keines hört ein Wort von dem, was er sagt. Aber Herr Wendel ist 56 und hat einen Bauch. Sicher hat er schon 2000 Kinder gehabt. Er weiß, man muss Kindern Zeit lassen. Er weiß auch, ein Baum wächst noch viel langsamer. Man darf nichts übereilen, nie heftig werden, weiß Herr Wendel. Die Stunde ist vorbei und in der Pause wird es schlimm für Lumpi. Die Jungens sind schrecklich frech und die Mädchen wollen alle von ihm ein Küsschen haben. Er hat eine kleine schwarze Affenschnauze und eine süße, flinke, rosa Zunge. Plötzlich steht Herr Wendel mitten in der Klasse und fragt furchtbar ernst, »Wessen ist der Hund?« Es ist eine ungeheure Stille. Gigi will gerade den Mund auftun. Da ärgert den Lumpi wohl der schwarze, dicke Mann. Er fährt an gegen ihn mit einem Gejachter. »Dir, Gisela?« fragt Herr Wendel und ist sehr böse. »Sofort bringst du den Hund auf die Straße.« Gigi nimmt ihren Lumpi. Sie hat ein sehr rotes Gesicht, aber sie sagt keinen Ton. Auf dem Flur schluchzt sie ein bisschen. Und als sie die Schulhaustür zwischen sich und Lumpi zumacht, schluchzt sie noch mehr. Nun läuft Lumpi zur Laube. Und da kommt Herr Krupschott und gibt dem Lumpi einen über den Dez. Also, die Schulstunde geht weiter. Es wird eine richtige, gewöhnliche Schulstunde. Die Kinder fingen an, auf Herrn Wendel zu hören, und nur Gigi denkt noch an Lumpi. Da scharrt es plötzlich an der Tür, da kratzt es, da winselt es, da weint es, da bellt es. Alle Kinder fahren zusammen, und Herr Wendel sagt, »Das ist doch unerhört, Gisela. Sofort jagst du den Hund weg.« Und Gisela steht langsam auf und Schrittchen für Schrittchen geht sie dunkelrot auf die Tür zu, am Pult vorbei. Und gerade wie sie unterm Pult ist, sagt Herr Wendel plötzlich ganz milde, »Das hätte ich nie von dir gedacht, Gigi.« Da aber ist es mit Gigis Fassung vorbei. Die Tränen kommen und mit den Tränen die Worte. Und wenn auch alles sehr wirr und durcheinander ist, Herr Krupschott und die Laube und Mutti, die auf Arbeit geht und der Dez... So viel versteht Herr Wendel doch, dass er früher ganz richtig von Gigi gedacht hatte. Also, hol ihn rein, deinen Lumpi. Und nach der Schule sprechen wir weiter. Welch ein Freudentanz von Lumpi, welch seliges Kindergesicht. Lehrend lernen wir, nun ja. Und die Kinder sind jetzt auch musterhaft. Ein Hund in der Klasse muss verdient werden. Das hätte Herr Wendel gar nicht erst zu sagen brauchen. Das versteht jedes. Aber dann in der Pause. Sicher, Herr Wendel, Lumpi hat Hunger. Bei mir muss er auch einmal abbeißen dürfen. Ich habe Knoblauchwurst auf der Stulle. Frisst er auch Knoblauchwurst, Herr Lehrer? Gewimmel, Getriebe, Geschrei, Gebrüll. Kann ein ausgewachsener Mann zwischen solchen Steppkes verschwinden? Herr Wendel verschwindet. Er schreibt, Kinder, Kinder, das geht doch nicht. Gleich stellt ihr euch da drüben hin. Gisela, hier zu mir, stell du dich hin. Unmöglich. Lumpi hat von Ernas Stulle abgebissen. Dann darf er doch auch von meiner abbeißen, Herr Wendel. Also, da steht Gisela mit Lumpi, da stehen 43 Kinder, da steht triefend Herr Wendel. Kinder, schreit er wieder und ist um Auswege nicht verlegen. Kinder, auf der Stelle legt jeder sein Butterbrot hier auf mein Pult, nun aber schnell. Wirklich, er erreicht es, auf dem Lehrerpult liegen 43 Stullenpakete, angebissen, halb verzehrt, unberührt. Jetzt gehst du mit Lumpi auf den Flur, Gisela, ordnet Herr Wendel an. Und jetzt, wenn Gigi raus ist, nehmt ihr eure Butterbrote wieder und esst sie ganz schnell auf. Die Pause ist gleich vorbei. Ist er ein Feldherr, der Herr Wendel, ein großer Organisator, der Mann der raschen, richtigen Entschlüsse? Armer Herr Wendel. Ich habe Stulle mit Klops gehabt, Herr Lehrer. Die ist weg. Wo ist meine Käsestulle? Wollen wir tauschen? Ich gebe dir zwei mit Honig, gib mir eine mit Jagdwurst, ja? Herr Lehrer, der Heinz hat sein Brot überhaupt schon aufgehabt und nun isst er immer zu. Armer Herr Wendel. Du könntest deinen Hund, fragt Herr Wendel zögernd nach der Schule, nicht weggeben, Gigi? Gigi sieht Herrn Wendel nur an, dass Götter so schwach sein können. Gut, sagt Herr Wendel entschlossen, dann gehe ich jetzt sofort zu Herrn Krupschert und er muss mir in deiner Gegenwart versprechen, dass er dem Lumpi nichts tut. Bist du dann ruhig, Gigi? Aber richtig in die Hand versprechen, Herr Lehrer, sagt Gigi. Und dann gehen sie los. Gigi, Lumpi auf dem Arm, Herrn Wendel an der Hand zu Herrn Krupschert. Lange, lange steht Gigi vor Herrn Krupschers Laube. Sie presst den Lumpi so an sich, dass er schnauft. Die beiden reden drinnen und reden. Das heißt, meistens redet Herr Krupschert. Er erzählt von der Inflation. Aber endlich kommen sie beide hinaus in die Sonne und Gigi sieht Herrn Krupschert voller Angst an. Aber Herr Krupschert lächelt. Er lächelt mit seinem ganzen weiß-gelben Bart aus den Nasenlöchern heraus. Herr Lehrer Wendel hat ihm nationalökonomische Bücher aus der Schulbibliothek versprochen. »Ich habe gedacht«, sagt Herr Krupschert und lächelt immer weiter, »dass du schon ein großes Mädchen bist.« Das darf man doch gar nicht, einem anderen seinen Hund über den Dez hauen. Gigi sieht Herrn Krupschert an. Sie tut auch manchmal, was man nicht tun darf. Geben Sie Herrn Wendel die Hand drauf, dass Sie Lumpi nichts tun? Herr Krupschert tut es. Und nun geben Sie Lumpi die Hand, befiehlt Gigi. Na west, sagt Herr Krupschert empört. Aber dann denkt er an die Bücher. Dankeschön, Herr Lehrer, ruft Gisela. Und dann läuft sie. Läuft sie mit fliegenden Röcken zu ihrer Parzelle. Lumpi, Lumpi, uns tut keiner mehr was. Wie hell plötzlich die Sonne scheint. Die Erzählung von Gigi und Lumpi hat Matthias Ponier gelesen und der Autor war Hans Fallada. Falls Sie wissen wollen, woher diese Geschichte stammt, 1936 erschien das Buch Hoppel Poppel, wo bist du? Kindergeschichten. Und in diesem Buch finden Sie dann eben auch die Erzählung von Gigi und Lumpi.